hilf gewiss. Gott hilf gewiss. Gott hilf gewiss. Gott hilf gewiss. Wird gleich die aufgeschoben. Gott hilf gewiss. Gott hilf gewiss. Gott hilf gewiss. Wird gleich die Hilfe aufgeschoben. Wird sie doch drum nicht aufgehoben, drum nicht aufgehoben. Gottes Wort bezeiget dies,